Herrn von Rio, du könntest mein Schicksal sein, wann leuchtet dein Zauberschein nur mir allein. Ein Senior und eine schöne Seniorita, die spazieren am Meeresstrand. Ihr Senior küsst der schönen Signorita voller Glut die zarte Hand. Unserem ganzen Städtchen, da küsst dich alle Mädchen, doch keine küsst dich nur.